Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Über Streitkultur, Shitstorms und Rolle. 29. August 2012. Am 8. und 9. September findet im Kux Bielefeld die FlauschCon One, das erste Barcamp für Piratenkultur, statt. Dieses Camp widmet sich dem alltäglichen Miteinander und der Streitkultur innerhalb der Piratenpartei. Wie gehen Piraten mit Menschen um, die in exponierte und verantwortungsvolle Positionen gewählt wurden? Wie mit Shitstorms und Trollen? Was ist anders als bei anderen Parteien? Bisher haben wir viel geträumt und unsere Ideale ausformuliert, erläutert Lina Simon, Organisatorin des Barcamps. Die Piraten sind in mittlerweile 4 Länderparlamenten vertreten und wir sehen gute Chancen auf einen Einzug in den Bundestag. Wir müssen uns darauf einstellen, dass politischer Alltag und unsere Ideale nicht immer miteinander vereinbar sind und uns die Frage stellen, wie wir damit umgehen. Für den Samstagnachmittag ist eine Podiumsdiskussion mit Johannes Ponada, politischer Geschäftsführer der Piratenpartei, und Marina Weißband geplant. Das Orga-Team bittet Interessierte und Medienvertreter um frühzeitige Anmeldung auf der Webseite der FlauschCon. Weitere Auskünfte erhalten Sie von Elle Nerdinger, Sprecherin AK Kultur und Medien, Mail elle@piratenpartei-nrw.de und Lina Simon, Orga-Team FlauschCon, 0163 152 6713. Verantwortlich für die Pressemitteilung ist die Presseabteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.